Erster, es waren viele Leute da. Sie hatten nichts zu essen. Jesus rief seine Freunde und sagte etwas zu ihnen. Zweiter, Jesus sagte, ich habe Mitleid mit den Leuten. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Dritter, Jesus sagte, wenn ich sie ohne Essen wegschicke, werden sie auf dem Weg müde. Einige kommen von weit her. Vierter, die Freunde sagten, wo bekommen wir so viel Brot her? Hier ist kein Dorf. Fünfter, Jesus fragte, wie viele Brote habt ihr? Sie sagten, 7. Sechster, Jesus sagte, die Leute sollen sich setzen. Dann nahm er die 7 Brote. Er dankte Gott und teilte die Brote. Er gab sie seinen Freunden, damit sie sie den Leuten geben. Siebter, sie hatten auch ein paar Fische. Jesus dankte Gott und sagte, sie sollen die Fische auch verteilen. Achter, alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste ein. Es waren 7 Körbe voll. Neunter, es waren ungefähr 4000 Leute da. Dann schickte Jesus sie weg. Zehnter, Jesus und seine Freunde stiegen in ein Boot. Sie fuhren nach Dalmanuta. Elfter, die Pharisäer kamen und fragten Jesus. Sie wollten ein Zeichen vom Himmel sehen. Sie wollten Jesus prüfen. Zwölfter, Jesus war traurig und sagte, warum wollen diese Leute ein Zeichen sehen? Ich sage euch, sie bekommen kein Zeichen. Dreizehnter, dann ging Jesus weg. Er stieg wieder in das Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Vierzehnter, die Freunde hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Sie hatten nur ein Brot im Boot. Fünfzehnter, Jesus warnte sie, passt auf. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und von Herodes. Sechzehnter, die Freunde redeten miteinander. Sie sagten, wir haben kein Brot dabei. Siebzehnter, Jesus wusste, was sie redeten. Er sagte, warum redet ihr darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Seid ihr so dumm? Achtzehnter, Jesus sagte, ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Denkt ihr nicht nach? 19. Jesus sagte, ich habe 5 Brote für 5000 Leute geteilt. Wie viele Körbe mit Resten habt ihr aufgesammelt? Sie sagten, 12. 20. Jesus sagte, ich habe 7 Brote für 4000 Leute geteilt. Wie viele Körbe mit Resten habt ihr aufgesammelt? Sie sagten, 7. 21. Jesus sagte, versteht ihr immer noch nicht? 22. Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachten Leute einen blinden Mann zu Jesus. Sie baten Jesus, ihn zu berühren. 23. Jesus nahm den blinden Mann an der Hand. Er führte ihn aus dem Dorf. Dann spuckte Jesus auf seine Augen. Er legte seine Hände auf ihn und fragte, siehst du etwas? 24. Der Mann sah auf und sagte, ich sehe Leute. Sie sehen aus wie Bäume, die herumlaufen. 25. Dann legte Jesus wieder seine Hände auf seine Augen. Der Mann sah wieder gut. Er konnte alles klar sehen. 26. Jesus schickte ihn nach Hause. Er sagte, geh nicht in das Dorf. 27. Jesus und seine Freunde gingen in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte Jesus seine Freunde, was sagen die Leute? Wer bin ich? 28. Sie sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Wieder andere sagen, du bist ein Prophet. 29. Jesus fragte, und ihr? Wer bin ich für euch? Petrus antwortete, du bist der Christus. 30. Jesus sagte ihnen, sie sollen es niemandem erzählen. 31. Jesus erklärte ihnen, der Menschensohn muss viel leiden. Die Ältesten, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten werden ihn ablehnen. Er wird getötet, aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. 32. Jesus sagte das ganz offen. Petrus nahm Jesus zur Seite und schimpfte mit ihm. 33. Jesus drehte sich um und sah seine Freunde an. Dann schimpfte er mit Petrus, geh weg von mir, Satan. Du denkst nicht an Gottes Gedanken, sondern an die der Menschen. 34. Jesus rief die Leute und seine Freunde zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, muss sich selbst vergessen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 35. Jesus sagte, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich und für die gute Nachricht verliert, wird es retten. 36. Jesus sagte, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? 37. Jesus sagte, was kann ein Mensch geben, um sein Leben zurückzukaufen? 38. Jesus sagte, wer sich vor diesen bösen Menschen für mich und meine Worte schämt, für den werde ich mich auch schämen, wenn ich mit meinem Vater und den Engeln komme.